Brüder und Juden, Sinti und Roma, Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter unter vielen anderen Menschen, die nicht ins Weltbild der Nazi-Ideologie passten und ermordet wurden. Während die Deutsche Bank am Bau von Auschwitz beteiligt war, deportierten die Deutsche Reichsbahn über 12.000 inzwischen namentlich bekannte Kinder aus dem Gefängnis. Dort wurden sie, wie ich das von der Tochtergesellschaft der Ressource AG und der IG Farben, der Firma Lippisch, hergestellte Zyklon B, in den Gaskammern ermordet. Ob Deportationen, Transporte von Rüstungsgütern und Truppen der Wehrmacht oder die Ausbeutung der besetzten Gebiete. Ohne die Reichsbahn ging nichts. Und an allen Verdienten. Das fehlt die Verbrechen der Nazis, hätten ohne die Reichsbahn und ihre Kapazitäten bei Weitem nicht in diesem Umstand finden können. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer der Berliner Initiative Zug der Erinnerung. Ausgangspunkt der vielen Deportationen waren die Bahnhöfe. Der Verein Zug der Erinnerung hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Kinder dem Vergessen zu entreißen und genau an diesen Ausgangspunkt zu erinnern und zu gedenken. Seit dem 8. November fährt der Zug mit Stopps und Zielstrecken die Deportationsroute in Richtung Auschwitz in Polen entlang. Fotos, Film- und Videosequenzen von Überlebenden berichten von der Zustellung der Bescheide, beschreiben den Weg zu den Lagern, erzählen von den Transporten. Im hinteren Zugteil lagen ein Computer und eine Handbibliothek zur Spurensuche ein, denn aus jeder Stadt sind Kinder und Jugendliche deportiert worden. Wir, die Berliner Initiative, möchten uns bei allen Organisationen, Institutionen, Vereinen und Einzelpersonen, Unterstützerinnen und Unterstützern, Spenderinnen und Spendern dafür bedanken, dass sie den Halt des Zuges der Erinnerung an verschiedenen Bahnhöfen in Berlin ermöglicht haben. Gerade heute ist dies ein wichtiges Zeichen gegen zunehmenden Rechtsextremismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit. In diesem Sinne versteht die Berliner Initiative ihr Engagement als eine politisch sinnvolle Ergänzung und Unterstützung von antifaschistischem und zivilgesellschaftlichem Engagement. Dies ist in Zeiten zunehmender Kriminalisierung aktiver Antifaschistinnen und Antifaschisten aus unserer Sicht unabdingbar. Ein vielen Dank. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer der Berliner Initiative zu der Norm. Wir wollen heute aber nicht allein erinnern und gedenken. Wir wollen heute auch protestieren. Protestieren gegen einen Vorstand der Deutschen Bahn, dessen Chef sich immer wieder mit einer vermeintlich vorbildlichen Aufarbeitung der Beteiligung der Bahn im Nazisystem brüstet. Doch nichts kann darüber wegtäuschen, dass sich die Bahn mit der Täterrolle ihrer Vorgängerin der Deutschen Reichsbahn kaum auseinandersetzt. Die tatsächliche Verstrickung bleibt hinter Verwaltungsvorgängen verborgen. Und Verwaltungstechnokratie ist es auch heute wieder, die den Zug der Erinnerung in seiner bildungspolitisch wichtigen Erinnerungsarbeit blockieren soll. Und was hat die Bahn eigentlich tatsächlich aus der Geschichte gelernt? Während Berührungsängste und Widerstände seitens der Bahn gegenüber unserer Initiative bestehen, scheint es diese in der Zusammenarbeit mit dem Frankfurter Bekleidungsgeschäft Nordic Company nicht zu geben. Und dies mit einer Firma, die ausschließlich die als extrem rechts bekannte Modemarke Thor Steiner verkauft. Dies ist vor dem Hintergrund der wiederholten Versuche, das Gedenken an die deportierten und ermordeten Kinder und Jugendlichen zu blockieren, einfach nur noch skandalöser. Umso berechtigter ist es für uns, nach dieser Kundgebung mit dem Schweigemarsch zum Potsdamer Platz und der dortigen Bahnzentrale Erinnerung und Protest miteinander zu verknüpfen. Auf dem Potsdamer Platz werden 4.646 Kerzen mit Namensschilder bekannter, deportierter, ermordeter und verschollener Berliner Kinder entzündet. Diese werden hier von Helfern verteilt. Für eine kleine symbolische Spende wären wir dankbar. Damit soll die Finanzierung der Weiterfahrt des Zuges der Erinnerung nach Auschwitz unterstützt werden. Lassen Sie mich zum Abschluss noch auf eine Veranstaltung der Berliner Initiative am 15. April um 18 Uhr im BVV-Saal des neuen Stadthauses Berlin-Mitte mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Wissenschaft hinweisen. Ausgehend vom historischen Hintergrund der Verstrickung der Reichsbahn in die Verbrechen des NS-Regimes soll der Umgang der Bahn mit dieser Verantwortung nach 1945 thematisiert werden. Weiterhin wird der Frage nachgegangen, wie die Politik ihre Möglichkeiten genutzt hat und heute nutzt, um Einfluss auf diesen Prozess der Aufarbeitung, insbesondere im Falle der Deutschen Reichsbahn, der Deutschen Bahn AG, zu nehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Durch das weitere Programm wird Sie jetzt begleiten bei Friede Schmidt. Danke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Erinnerung, ich bin schon vorgestellt worden, mein Name ist Walfriede Schmidt, ich bin Schauspielerin und ich habe für diesen Tag die Moderation übernommen, weil ich mich der Erinnerung verpflichtet fühle. Es gibt hier heute Menschen, ich hatte gestern gerade wieder so ein Gespräch, die sagen, ja, du ist ja mal gut. Das ist ja nun schon so lange her und das wissen wir ja alles. Und da sage ich einfach nein. Wir dürfen nicht vergessen. Wir dürfen nicht verdrängen. Wollen wir die Flut von Gewalt, die ja nicht nur im glücklicherweise nicht hundertjährigen Reich geherrscht hat, sondern immer und überall auf der Welt und die auch heute noch überall ihre Opfer findet, wenn wir diese Gewalt enden wollen, müssen wir uns erinnern und nicht nur mit einem allgemeinen Bedauern, sondern genau, wer waren die Täter, was waren ihre Gründe. Man muss die Motive kennen. Wer waren die Opfer? Wir müssen dieses Leid immer wieder und immer wieder versuchen nachzuempfinden, um die Kraft zu gewinnen, immer und überall dagegen zu stehen. Wer die Vergangenheit nicht kennt, und damit meine ich nicht eine allgemeine Betroffenheit, wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht meistern, heißt es. Es ist mir ein tiefes Bedürfnis, mit Ihnen diese Veranstaltung zu begehen und der über 1 Million kleinen Menschen zu gedenken, die von den Nazis verschleppt und getötet wurden. Und mit ihnen all der vielen anderen Opfergruppen dieses grausamen Regimes zu bedenken. Und mit ihnen gemeinsam zu protestieren gegen den verschleiernden Umgang mit unserer Geschichte, speziell heute gegen den Umgang der Deutschen Bahn mit ihrer Geschichte. Ich habe noch eine kleine Bitte. Die Bänke, die hier stehen, sind hauptsächlich für ältere Mitbürger vorbehalten. Und falls Sie Ihre Plätze, wenn Sie jung und knackig sind, älteren Menschen zur Verfügung stellen würden, die stehen müssen, wären wir Ihnen sehr dankbar. Damit geht es ja schon.